Урок 19, упражнение 4, страница 903. Der Ausflug. Die Ausflüge. Der Baum. Die Bäume. Das Blatt. Die Blätter. Der Campingplatz. Die Campingplätze. Der Einwohner. Die Einwohner. Die Erholung. Das Erholungsheim. Die Erholungsheime. Die Ferien. Die Freude. Die Freuden. Der Frühling. Die Frühlinge. Das Gebirge. Die Gebirge. Der Herbst. Die Herbste. Der Himmel. Die Jahreszeit. Die Jahreszeiten. Der Kalender. Die Kalender. Das Klima. Die Klimas. Das Mitteleuropa. Die Nacht. Die Nächte. Der Regenschirm. Die Regenschirme. Der Ski. Die Ski. Die Sonne. Der Werktätige. Die Werktätigen. Der Wind. Die Winde. Der Winter. Die Winter. Das Wochenende. Das Viertel. Die Viertel. Ändern. Sich ändern. Mitnehmen. Nahm mit. Mitgenommen. Rodeln. Baden. Scheinen. Schien. Geschienen. Wechseln. Belebt. Doch. Gemäßigt. Heiß. Kurz. Lang. Sonnig. Wolkenlos. Zusammen. Plus. Minus. 20 Grad. Die Bundesrepublik Deutschland, die BRD. Es friert. Es regnet. Es schneit. Von Tag zu Tag. Im Winter. Im Frühling. Im Sommer. Im Herbst. Im Gebirge. Ins Gebirge. Ins Grüne fahren. In der Sonne liegen. Lag. Gelegen. Volleyball. Fußball. Tennis. Tischtennis. Schach. Spielen. Ski laufen. Schlittschuh laufen. In der Nacht. Wie spät ist es? Um wie viel Uhr? Am Wochenende.